Earthly Pleasures. Die Villagers waren das. Der Track ist schon einen Tick älter, stammt im Original von ihrem Album Wayland, welches im Januar dieses Jahres erschien. Aber eben gerade war so ein Edit zu hören, nochmal ein Tick anders irgendwie aufgenommen wurde und der ganz frisch auf dem Markt ist. Die Villagers, die Band aus Dublin um Conor O'Brien, ein sehr sympathischer Mensch, der es nicht ganz geschafft hat, den hohen Standard seines ersten Albums auf diesem neuesten Werk hier zu halten. Nach, ich sag mal, einer ollen Kamelle, ich meine, ein halbes Jahr alt, ist ja schon fast im Musikbusiness ziemlich angestaubt, geht es jetzt weiter mit Musik, die in den nächsten 2, 3, 4 Wochen rauskommen wird. Melissa Laveau zum Beispiel ist eine Künstlerin aus Quebec, also aus dem französischen Part von Kanada. Ihr Album Dying is a Wild Night erscheint Mitte August. Hier schon mal ihr Postman. Melissa Laveau mit ihrem Track Postman. Die Kanadierin hat eine ganz eigene Mischung hier mit ein bisschen Roots-Musik, Folk dabei, Blues irgendwie, Jazz und auch eine ziemlich soulige Stimme. Ich weiß gar nicht genau, wie man das bezeichnen soll, was sie musikalisch macht. Sie scheint sehr, sehr viel zu konsumieren und auch diese Einflüsse alle in ihre eigenen, Tracks zu verarbeiten. Schönes Ding. Bin gespannt, wie das Album dann wird, welches da heißen wird. Na, wo steht's da? Dying is a Wild Night. Erscheint, wie gesagt, erst Mitte August. Ebenfalls aus Kanada kommt Katie Stelmanis und ihre Band Austra. Die haben gerade Olympia ihr zweites Album veröffentlicht. Davon nochmal vor euch der Track Painful Like. Mit ihrem Track Painful Like. Die Band klingt vom Sound inzwischen auch schon so ein bisschen angepasst auf ihrem Debütalbum. Damals hieß es Feel It Break aus dem Jahre 2011. Klang sie noch ein bisschen sperriger, wie gesagt, auf Olympia, dem neuesten Album. Der Sound dann vielleicht auch eher für das größere Publikum gemacht. So, kleine Rätselrunde hier beim Sunday Service. Welche Band kommt aus Schottland, hat in den letzten Jahren locker mal 7 Millionen Platten verkauft und ist mit Auszeichnungen überhäuft worden? Klar, es sind Franz Ferdinand. Die Band aus Glasgow hat seit 2009 keine neue Platte veröffentlicht, aber es wird sich ändern. Mit Right Thoughts, Right Words, Right Action erscheint Ende August ihr neues Album hier schon mal daraus. Love Illumination, Franz Ferdinand. We'll be right back. Ich kann diesen Track schon hören auf den Indie-Tanztempeln der Republik. Franz Ferdinand mit Love Illumination. Ich bin gespannt, wie das kommende Album Right Thoughts, Right Words, Right Action werden wird. Der Titel ist schon mal großartig, ob sie sich verbessern können. Die letzten Franz Ferdinand-Alben waren nicht mehr wirklich richtig spannend. Bleibt abzuwarten. Andere Großverdiener im britischen Music-Business sind Bloc Party. Kelly Okereke und seine Bande haben erst letztes Jahr eine Platte veröffentlicht. Die ist damals Four, auch eher eine Enttäuschung gewesen. Jetzt gibt es aber eine neue EP. Auch im August kommt die raus mit 5 neuen Tracks, die letztes Jahr aufgenommen wurden während ihrer Welttournee. Davon hier Bloc Party mit Ratchet. Mit Ratchet, das Ganze von ihrer neuesten EP und die heißt The Next Wave Sensation. 5 neue Tracks von Bloc Party und die auch, wie gesagt, im August dann im Handel zu haben, im Plattenladen eures Vertrauens. Es gibt aber noch kleine Plattenlabel, die 7-Inch-Singles rausbringen, also nicht digital auf CD, sondern richtig schön verpackt im kleinen Format. Und das Hamburger Label Audiolied ist da gerade am Start mit 2 neuen Singles. Einer davon ist so eine Split-Single mit auf der einen Seite Frittenbude, auf der anderen Seite Egotronic. Und beide covern sie, / remixen, Tokotronic, und zwar Tracks vom letzten Album, wann kam das nochmal raus? Ich glaube auch im Frühjahr, im Januar 2013, Wie wir leben wollen. Und hier zum Beispiel die Version Ich will für dich nüchtern bleiben von Egotronic. Ich will für dich nüchtern bleiben, unaufhörlich. nüchtern bleiben, unaufhörlich Berichte schreiben, meinen Tag ohne Scham erleben. Ich will frei sein und mich gleichzeitig ergeben. Kannst du mich nicht schreien hören? Kannst du mich nicht schreien hören? Zeichne Zweifel, bevor es mich zerreißt. Das war das Trouble Orchestra. Klingt musikalisch ein bisschen nach Riot und Elbphilharmonie. Das Trouble Orchestra, ein siebenköpfiges Kollektiv, die auch so ein bisschen Pop mit Rap oder eher eigentlich eher Indie-Sound mit Rap fusionieren, wie man das vielleicht auch von Crow schon kennt. Nur diese Band hier noch total unbekannt, aber vielleicht ja auch bald demnächst vor Millionen Publikum, wer weiß. Auch der Track gerade eben, Graupausen, erschien als Single, als 7-Inch-Single beim Hamburger Label Audiolied, wie auch schon davor. Der Track von Tokotronic, ein Remix von Egotronic, Ich will für dich nüchtern bleiben, auch der erschien bei Audiolied auf 7-Inch Vinyl. Großartige Sache, dieses Format kann ich nur unterstützen und euch ans Herz legen. Hört den Sunday Service, hier geht's weiter mit Washed Out und deren neuen Single Don't Give Up. Washed out. Auch so ein bisschen Chillwave Sound, lasse ich das Ganze. Don't Give Up. Die neue Single von Washed Out. Das ist ein Herr namens Ernest Green, der kommt aus Georgia, aus den USA und veröffentlicht mit Paracosm auch Anfang August. Neue Platte. August scheint, glaube ich, musikalisch ganz gut zu werden. Das Sommerloch, ja, sonst eigentlich im August immer total einnehmend, scheint ein bisschen vorgerückt zu sein in dem Juli. Kein Problem damit, solange dann irgendwann wieder gute Musik rauskommt natürlich. Gallipa Voices habe ich euch die letzten Wochen vorgestellt. Das neueste Album English Little League, die werden aus Dayton, Ohio, erst seit 83 unterwegs und immer wieder gut für neue Alben. Und die Band ist so verrückt, die bringt pro Platte auch locker mal 3-4 Singles raus. Singles in diesem Fall auch wirklich 7-Inch Singles mit 1-2 B-Seiten da drauf, die nicht auf dem Album drauf sind. Und die limitiert sind auf 1000 Stück pro Auflage und die seit neuestem auch so einen Download-Code dabei haben. Kennt man ja schon von Vinyl-Schallplatten und finde ich eigentlich ganz großartig, so einen Download-Code. Das heißt, die Tracks dann auch nochmal wirklich digital für sich zu haben, für den Rechner, für die Bibliothek, für den MP3-Player, wie auch immer. Aber bei Singles ist es jetzt relativ neu und finde ich gut, dass auch solche kleinen Labels das machen. Kleines Label, weil Robert Pollard sein Label, diese Platte auch selbst rausbringen. Gallipa Voices Inc. heißt sein Plattenlabel. Und ja, von der 7-Inch-Single Islands, She Talks in Rainbows, den Track gab es hier letzte oder vorletzte Woche zu hören. Jetzt die B-Seite, She Wore Blue and Green, Gallipa Voices. So I play the game, although they look the same. She wore blue and green, but my eyes see only blue. She smiled, she waved. She was gone. She wore blue and green. She wore blue and green. She War Blue and Green, Gallipa Voices und Robert Pollard sind sich auch für einfache Songs nicht zu schade. Der Track gerade eben von der Single Islands, She Talks in Rainbows. Die B-Seite, eine von zwei Tracks, die da drauf sind, auf dieser limitierten 7-Inch-Single. Und wie gesagt, ich glaube, 4 Stück haben sie jetzt rausgebracht zur neuen Platte. Eine weitere, das ist der Trashcan Full of Nails, auch ein Track, der hier schon mal lief vor 1-2 Wochen. Auch davon für euch die B-Seite, Build a Bigger Iceberg. Hier kommen Gallipa Voices. Boy, I believe the world keeps turning. Guided by Voices hörten wir mit Build a Bigger Iceberg. Ich habe Gerüchte gehört, dass die Band sich wieder aufgelöst haben soll. Das muss aber nichts heißen, weil das öfters mal zu vernehmen ist und das öfters auch mal passiert, aber dann nach einigen Tagen, Wochen, Monaten sich wieder aufraffen, die Boys, und dann doch wieder zusammen ins Studio gehen und auf Tour gehen. Und ich glaube, die sind noch ein bisschen addicted zueinander. Also bisschen wie so eine Ehe manchmal, glaube ich, die Band um Robert Pollard. Und ja, es gibt auch ein neues Soloalbum von Bob himself, von Robert Pollard, welches ich noch nicht habe, welches aber irgendwie vor kurzem erschienen ist, trägt den Titel Honey Locust Honky Tonk und wird sicherlich hier in den nächsten Wochen beim Sunday Service auch zu hören sein. Dafür kann ich eigentlich ziemlich gut garantieren. Sich mir übrigens wegen dem Backkatalog generell mit der Diskografie von Guided by Voices auseinanderzusetzen, das ist ziemlich viel Arbeit, weil die haben so viel veröffentlicht in den 30 Jahren ihres Bestehens. Hier eine Single, da eine Split-Geschichte, da ein Compilation-Beitrag und natürlich ihre regulären Alben, was auch schon mal locker, glaube ich, 20 Stück sind. Das ist schon so ein ziemlicher Schrank, den man da stehen hat in seinem Wohnzimmer. Hier geht's weiter mit den Arctic Monkeys. Color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. You can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You laugh you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. Flows both ways. Sad to see you go. We're sort of Arctic Monkeys, so eine DIY-Band, ehemals zumindest aus Sheffield, haben damals mit ihrem MySpace-Profil, 2005 war das ungefähr, ziemlich viel Aufsehen erregt und ja, haben einfach irgendwie vom Platz weg einen Plattenvertrag bekommen in Millionenhöhe, Millionen Pfundhöhe immerhin, und sowohl in England als auch in den USA. Inzwischen kräht nach MySpace kein Hahn mehr. Die Band, ehemalige Webseite, wo viele Bands ihr Profil drauf hatten, ist, glaube ich, ziemlich tot. Ob nach den Arctic Monkeys noch ein Hahn kräht, das bleibt abzuwarten. Do I Wanna Know, gerade eben zu hören. Ihre neue Single, das Ganze vom Album AM, erscheint im September. Müsst ihr noch ein bisschen warten, bis die Hibble Band aus Sheffield eine neue Platte veröffentlicht. Julia Holter ist auch mit einer neuen Platte am Start. Das wird heißen Loud City Song, davon schon mal hier der Track In the Green Wild. City shoes, fine waste on green fertile valleys. I never could fall straight and I'm so sure someone with the thing to say writes on a leaf and lets it fall into my feet. Da da da da da. I receive the news so small, a child who cannot understand. Julia Holter ist Ende 20, kommt aus Los Angeles und hat bisher zwei Alben veröffentlicht, die ihr Vergleiche einfingen mit Laurie Anderson, Joanna Newsom, Kate Bush, kann ich alles ein bisschen nachvollziehen, auch gerade eben so ein bisschen mit Harfe und Cello im Hintergrund, das passt irgendwie ganz gut. Und wie gesagt, sie veröffentlicht mit Loud City Song demnächst ihr neuestes, ihr drittes Album, davon war gerade schon mal der Track In the Green Wild zu hören. Hört den Sunday Service Playlist, wie immer könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt, auf der Homepage unter sundayservice.de, dort auch immer Plattenkritiken, Konzerttipps, die Sendung nochmal zum Nachhören und so weiter und so fort. Letzter Song in der ersten Stunde, hier kommt von TG Maus, Thorsten Maus heißt er wirklich, kommt aus Düsseldorf, hat in diversen anderen Projekten mit musiziert, unter anderem bei Solist, dem Projekt von Thomas Klein, dem Kreidler Schlagzeuger. Und er macht halt auch als TG Maus Solo-Musik. Dear Stranger ist sein neuestes Album, hier sein Track Welcome.